es Seele für die Seele, was die Gutmenschen empört. Hier kommt Deckung für Runde 2. Feuer frei! Was die ist nur vorüber, auch wenn das so manchen stört. Bleib mir unserer Linie treu. Ey! Es eskaliert! Verteidigung heißt Angriff und wir schlagen mitten rein. Alle Schmerzen blenden.